Banger, wir sind back am Block und es fließt Blut in Deutschland. Stopfen wieder Groupie-Mäuler, boxen dich wie Juri Boyka. Stürmen deine Wohnung, pimpern schnell deine Frau. Und ihr Hintern brennt dann wie Sau, wie bei Kinderschellern im Bau. Ich bin kein Ninja, kämpf einfach doch schau, wie ich per Eisen klingen Katana spitze. Meister, ich schwinge deinen geistig leicht behinderten Vaterschlitze. Schwuchte, du und deine weinerliche Versager-Clique seid die reinste Geisha, wie weiß geschminkte Japaner-Bitches. Massagesitze im Audi TT. Yeah, der Boss erhält die Scheine wie ein UV-Lichtgerät. Ich hab unglaublich viel Game. Ey, du Clown, bist nur fake. Bei Beef mit mir lässt du Federn wie ein Hydrauliksystem. Du kriegst ne Faust in dein Face. Guck, wie wir Tag-9s schwingen. Und dir Dicksacke den Mistratte Respekt beibringen. Es sind die Westside Kings. Du bist das Kind deiner Bitch. Ich zeig dir, mit wem du's zu tun hast, wie ein Pimp seiner Bitch. Meine Tracks waren nie nur reine Fiktion, sondern eine Vision. Jetzt zähl ich meine Million. Also Nutte, mach den Chat klar. Zeig Respekt, ich bin Rapstar. Oder Wecker, meine Tracks waren nie nur reine Fiktion, sondern eine Vision, jetzt zähl ich meine Million. Also Nutte, mach den Jet klar. Ich kauf dein Leben per American Express Card. Ich bin ne Leitfigur, deutsche Rapper biten nur. Kein Taxi, doch die meisten Blicke gehen auf meine Uhr. Bin drauf und zerlege dich, brauch deine Knete nicht. Bei Drug Deals wie Babys, weder laufe noch rede ich. Weil ich Bitches zur Abtreibung dränge, versucht mich die Justiz in den Knast einzusperren. Die Punchline-Legenden, Vögel nutzen auf Jackie Coke. Und ficke die Kanaken, die im Hintergrund böse gucken in Rap-Videos. Und ficke mir deine Mama in die Scheide. Wird es auf Video festgehalten wie Al-Qaida-Geiseln. Fick Rap! Ich verbreite weiter Koks. Ästhetik heißt für mich breiter sein als groß. Ich lass mir von der Szene nichts vorwerfen. Zeit ist Geld, deshalb geb ich keine Benefits-Konzerte. Komme rein, die Sonne scheint, ich klär das sofort. Kollege Farid Bang, Loyalität ist mehr als ein Wort. Meine Tracks waren nie nur reine Fiktion, sondern eine Vision, jetzt zähl ich meine Million. Also Nutte, mach den Chat klar. Zeig Respekt, ich bin Rapstar. Oder Wecker, meine Tracks waren nie nur reine Fiktion, sondern eine Vision, jetzt zähl ich meine Million. Also Nutte, mach den Jet klar. Ich kauf dein Leben per American Express Card.